Ja, man muss ja mal eins sagen, ich muss mal stören. Ja. Als Frau hat man eh immer generell die Vorteile. Ja. Das merke ich selber, weil ich bin selber so ein DJ. Zwei bessere Argumente. Und ich weiß ja, wie das ist. Okay, weiter. Okay. Auf jeden Fall habe ich das immer so zu Hause geübt und dann habe ich mir immer Platten gekauft und irgendwie haben die mich im Laden mal angesprochen, ob ich nicht da arbeiten will. Und durch den Laden bin ich auch in mein erstes Booking gekommen, obwohl ich eigentlich nie vor Leuten auflegen wollte. Und dann waren das irgendwie gleich 3 Stunden, weil der DJ nach mir nicht kam und dann kam direkt der Spoon und ich so, oh, wie geil ist das denn und so. Und es war zwar jetzt, aus heutiger Sicht war es total schlecht, das Set, aber die Platten, die ich gespielt habe, waren wohl ganz cool und es war ganz witzig und so durfte ich dann immer weitermachen und irgendwann hatte ich dann auch den Ehrgeiz, dass ich jetzt mal ein bisschen weiter nach vorne komme, habe immer mehr zu Hause auch geübt und dann auf einmal hat es dann richtig gerockt. Also du bist auch durch die Musik nach Berlin gekommen, ja? Auf jeden Fall. Ich habe halt mal Support gespielt für Electric Kingdom und das fand Max ganz, also Westman ganz cool und er meinte so, ja, ich buch dich mal nach Berlin. Da dachte ich mir so, ja, alles klar, ne? Und dann hat er das wirklich gemacht und das fand ich so geil und naja, ich weiß nicht, dann irgendwie hat sich das halt ergeben, dass ich in Saarbrücken nicht mehr wirklich was hatte, was mich gehalten hat und da dachte ich, ja, ich probier's jetzt mal in Berlin, gehst halt mal hin und guckst, was so passiert. Und bist du in festen Händen oder bist du noch zu haben auf dem Heiratsmarkt? Ich bin noch zu haben. Du bist noch zu haben. Nee, ich frag deswegen, weil solche Entschlüsse fasst man ja nicht mal einfach so schnell, wenn man vielleicht schon Familie oder einen Freund oder Mann oder keine Ahnung was hat, ja? Nee, ich war halt total ungebunden, auch so vom Job her, von der Wohnung her und von allem eigentlich. Und irgendwie dachte ich, naja, Saarbrücken ist halt ganz cool, man kennt jeden irgendwie, aber ich wollte dann auch irgendwie mal raus und was Neues erleben und dann dachte ich, egal, jetzt machst du das, Berlin kenne ich einen Haufen Leute auch und hab dann bei meinem besten Freund irgendwie gewohnt und ja. Also wie gesagt, du hast gesagt, du hast oder beziehungsweise hast jetzt die erste Scheibe rausgebracht, die zweite ist in Arbeit. Genau, was, die ist auch schon fertig. Aber was war die erste? Die erste heißt Nice Tits, also nette Titten. Okay, also ich gucke jetzt nicht hin. Die sind geil. Entschuldigung. Kein Problem, wir sind ein Jugendfeuersender, ist kein Problem. Okay, dann geht's ja. Ja, und die zweite finde ich persönlich eigentlich schon fast wieder besser als die erste, aber ich meine, ist ja auch cool, man soll es ja eigentlich auch steigern. Ja. Die zweite heißt All We Need und ist halt so total oldschool mit so einem Piano und ich finde die hammergeil. Und wie, also ich meine, progressiv, transic, nee, England? Eher so Elektro. Also die erste Platte war sehr Timo Maas, Fatboy Slim, das ist also sehr englisch. Und die zweite Nummer ist halt total, so wie früher, die ganzen Happy Breakbeats, so Richtung mit Piano und total Sommer feiern und so und die ist richtig fett. Und wann kommt die? Ich habe sie Max schon vorgespielt, ich finde die auch cool und ich denke, dass die demnächst irgendwann rauskommt. Also, okay. Also konkreten VÖ-Termin gibt's noch nicht und so, aber es ist schon alles geklärt. Alles klar. Gut, was man natürlich auch mal erwähnen sollte, hast du eine Webseite? Nein, leider noch nicht. Die ist in Arbeit. Leute, ich muss sie jetzt hier wegschlagen, weg rausjagen. Nein, okay. Also Webseite in Arbeit? Ja, die ist in Arbeit. Und gibt es da schon eine Adresse, die dann die Leute mal anwählen können? Ja, aber das ist, glaube ich, nur ein Foto von mir drauf. Aha. Also das ist www.vinylprinzessin.de. Aber, ich muss da echt mal was machen, aber ich habe auch im Moment so viel zu tun mit Job und bin jetzt noch umgezogen in eine neue Wohnung und produzieren und planen und feiern gehen natürlich auch. Ja, das gehört natürlich dazu. Ich meine, besonders auf so einer geilen Veranstaltung wie hier, liebe Leute. Ja, ihr hört ja da draußen, was im Hintergrund los ist. Jo, Lexi geht voll am Start. Jetzt helf mir doch gerade mal, wer das jetzt ist. Also, so wie es ausschaut, ist das jetzt immer noch der Woody, ne? Oder? Nee, das ist Lexi und K. Paul. Ah, Lexi und K. Paul. Natürlich auch aus Berlin, Natürlich. Das Blöde ist, es gibt so viele geile DJs aus Berlin und DJ-Frauen aus Berlin und keine Ahnung, da gibt es ja noch die Marusha, die in Berlin ist. Ich glaube, Miss Yeti ist noch in Berlin. Die Monika Kruse ist in Berlin. Ist in Berlin, also wirklich ein Haufen. Sengari und so, ja. Ich glaube, muss auch mal nach Berlin irgendwie. Genau, machen. Alle Wege führen nach Berlin. Jawohl. Okay, liebe Leute, an den Turntables ist jetzt aus Berlin Lexi und K. Paul. Ganz genau. Und auf jeden Fall gibt es hier noch eine Menge andere Dinge zu erledigen. Nachher hat der Max ja gesagt, also ich sag mal Max, Westbam wird auch noch hier ein paar Worte quatschen und dann schauen wir mal, was da noch passiert. Wie lange bleibst du noch hier? Bis morgen irgendwann mittags, weil dann geht mein Flieger. Alles klar. Zurück. Also wie gesagt, liebe Leute, das ist, oder beziehungsweise das war Sinti. Hat vorhin schon gespielt und ich denke mal, in der Zukunft wird es noch einiges von dieser Frau zu hören geben. Vielleicht kann diese Frau ja auch mal zu mir in die Sendung kommen, wäre natürlich auch eine gute Sache. Wenn sie mal hier in Frankfurt oder irgendwo in der Nähe ist, ist das ja kein Thema. Okay, liebe Leute da draußen an den Rechnern. Dankeschön, bleibt dabei an den Turntables, Lexi und K. Paul aus dem wunderschönen Berlin.

Turm hat Ohren, kein Ton geht ihm verloren. Doch macht er einmal Pause, habt ihr kein Bild zu Hause. Der Fernsehturm, der Fernsehturm. Der Fernsehturm hat Ohren, kein Ton geht ihm verloren. Selbst Autorennen, die wir kennen, schickt er zu uns in die Antenne. Der Fernsehturm. Der Fernsehturm. Der Fernsehturm. Hat Ohren, hat Ton, geht ihm verloren. Doch macht er einmal Pause, hat hier kein Bild zu Hause. Dreht sich im Kreise und tanzt mit uns auf diese Weise. Und tanzt mit uns auf diese Weise. Auf diese Weise. Ja, liebe Leute, momentan für euch live hier auf dem Mixercast Lexi NK Paul. Und ihr hört vielleicht über unsere Atmo, das spätestens der Moment heute. Naja, wo die Stimmung am Kochen ist, kann ich mir vorstellen, dass es noch viel besser wird. Leute, ihr verpasst die Party des Jahrhunderts. Ne? Mit Lexi NK Paul, Man of West Band, Hardy Hart und dem Woody und Autotune Live. Und die Sinti und Heito, das hatten wir alle schon. Finden wir geil, dass ihr dabei seid. Hoffentlich gefällt es euch genauso wie uns. Genießt jetzt erstmal Lexi NK Paul und danach dann West Bam at the Two Turntables. Like, DJ Spike, don't shake mama, can ask all night. strobe light, DJ's tight, go shake my motherfucking ass all night. Ja, liebe Leute, ihr seid immer noch live auf dem Mixway Castle 2002 auf der Burg Lichtenfels in Kusel. Und für euch sind immer noch Lexi und K. Paul hier live unterwegs. Und Leute, da geht's ab hier. Hier tanzt mittlerweile echt jeder. Und die Bude, das heißt Bude, die Burg ist kramelvoll. Und gleich erwarten wir hier den Westbam. Der hat uns auch gesagt, der kommt gleich danach zum Interview. Und Leute, wir werden darauf achten, dass er es auch tut. Bleibt also dabei. Zieht euch dieses Event rein. Und diese coole Musik. Und denkt dran. Mehr Musik geht nicht. Radio Unity. The Mission. Let's fuck. Show me yours, I'll show you mine. Ice cream disco TV show. Show me yours, I'll show you mine. Ice cream disco TV show. TV Show! So, ihr lieben Leute da draußen. Ich denke mal, man muss nichts sagen. Erstens mal, wer eben gespielt hat. Und zweitens mal, wer jetzt an die Turntables kommt. Kein geringerer als Westbam selber. Und ein großes Lob und ein großes Respekt an Mr. X und Mr. Y, die eben ein oberfettes Set abgelegt haben. Was soll man sagen? Also, ich werde mich jetzt mal da hochwühlen und werde versuchen, diese beiden mal hier live ans Mikrofon zu holen. Also, wie gesagt, bleibt dabei. Radio Unity. Club Mission. We'll be right back. Yeah, Mixery Castle, people. Wir sind live auf dem Mixery Castle 2002, Burg Lichtenfels, Kusel. Und ich kann euch nur eins sagen, Leute. An den Turntables im Moment Westbam. Und ihr seht im Hintergrund, falls ihr zuschaut, wie viele Leute hier am Feiern sind. Also es ist unglaublich. Ja, was soll man sagen? Bleibt dran, bleibt dabei. Und wir sind online bis 5 Uhr auf jeden Fall. Radio Unity. that shit. Drop this shit. Are you lucky to be the singing song? One, two. Are you ready to break it down? Yo, West. Hey, yo, bring it up, bring it up, bring it up, bring it up, bring it up, bring it up. We'll be right back. Unity.